Der Humanist, schlug er mit der geballten Faust auf den Tisch. Der Mann der Toleranz, der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Der Rattenfänger von Hameln. Der Jude als Freimaurer, der diensteifrig die Welt darüber belehrt, wie man in der freien Luft mauern kann. Kein schöneres Fressen für ihn als die Vielwisser, die Besserwisser, die Streber. Seit es Logiker gibt, drängen sie dem Meister der Logik in Scharen zu. Schon Ulrich von Hutten war darunter. Ich hab's gewagt, fuchtelte er großartig umher. Ich unterbrach ihn lachend. Es fragt sich nur, was er gewagt hat. Mir scheint, ein Narr auf eigene Faust zu sein, wie Goethe sagt. Und so erwischte er denn auch statt der richtigen Dunkelmänner die Falschen. Man lese nur das Gedicht, worin er den Kurfürsten Albrecht zu der scheußlichen Folterung und Verbrennung des jüdischen Renegaten Pfefferkorn überschwänglich beglückwünschte, und man weiß, wie der Hase lief. Aus welchem Grund der Pfefferkorn das christenfeindliche einzelner jüdischer Religionsschriften aufgedeckt hat, ob aus persönlicher Rachsucht oder weil in ihm, was das Wahrscheinliche ist, die jüdische Bosheit zum Vernichtungswillen überhaupt zum unbegrenzten Zerstörungstrieb geworden war, tut hier nichts zur Sache. Tatsächlich hat er das Judentum an seiner empfindlichsten Stelle getroffen und tatsächlich fiel ihm deshalb der Humanist Hutten ad tempo in den Rücken. Selbstverständlich neigte auch der prachtliebende Kurfürst Albrecht dem Humanismus zu, wie schon aus seiner humanen Behandlung des Pfefferkorn hervorgeht. Das große Licht Reuchlin ließ es erst recht nicht daran fehlen. Dieser beste Kenner des Hebräischen in Deutschland war es, der in den angegebenen jüdischen Religionsschriften mit dem besten Willen nichts Christenfeindliches von Belang zu entdecken vermochte und das auch seelenruhig so begutachtete. Mit der peinlichen Gewisshaftigkeit des wahren Gelehrten bemerkte er ebenso ruhig im Luxusband im Morgenrot der Reformation. Wie gewissenhaft es bei den Humanisten zuging, verrät das Buch anderswo. Da, wo es ihren Haupthelden, den Erasmus, bespricht, er bettelte um Gold und Geschenke, wo er nur konnte. O Sancta Humanitas! Und diese Gesellschaft stand als treibendes Element hinter dem naiven Luther, grollte er. Denn das war er damals, als er zum Kampf schritt. Wie quält er sich schon als junger Mensch mit allerlei Einbildungen ab. Der Schreck vor einem Blitzstrahl führt ihn ins Kloster. Gut wie keiner ringt er dort um sein Seelenheil, eifrig wie keiner, seinen Mönchen oft zum harmlosen Spott. Dann kommt er nach Rom. Und der erste Verdacht zuckt in ihm auf. Die Üppigkeit des dortigen Klosterlebens, das eilige Herunterhaspeln der Messen und sonstige Zeichen der Verweltlichung machen ihn stutzig. Daheim vergisst er es wieder. Als Professor der Theologie stößt er in Wittenberg auf den Humanismus. Das freisinnige Gelichter dringt sich sofort an den Charakterkopf. Reuchlin, die Leuchte der hebräischen Forschung, tritt in seinen Gesichtskreis und lenkt ihn auf Paulus, genannt Saulus, genannt Schaul. Zwinkernd steckt man ihm die Dunkelmännerbriefe gegen die Kölner Dominikaner, die Hauptfeinde der Juden, zu. Ihr geistloser Ton, witzig sind sie nur der Oberflächlichkeit, behagt ihm nicht. Aber es bleibt noch eine Menge sitzen. Das ganze Klosterwesen wird ihm unter der Hand verzerrt, der Jude zum Unschuldsengel. Ich warf ein, um kein Haar anders wie mit den Briefen des Landtagsabgeordneten Filser von Ludwig Thoma, Hutten Nummer 2. Faustdick aufgetragen bis dort hinaus, blödes Zeug, aber den Juden gefiel's, weil es gegen die Pfaffen ging und auch der Bauer eins abbekam. Die koschere Presse schrieb sich die Finger wund vor Begeisterung, und so gefiel's sogar denen, die sich bei einigem Nachdenken schandbar darüber hätten ärgern müssen. Pfaffe und Bauer, der Ausbund tölpelhafter Verschmitztheit, der aber, auf den es angekommen wäre, der Jude, ging wieder einmal leer aus, wie immer bei Thoma. Dass er kurz vor seinem Tod den Miesbacher Anzeiger mit antisemitischen Sticheleien versorgte, anonym, darauf pfeife ich. Deutsch ist anders. Seine Erbin war eine vom Stamme Mauschel. Das Bild ist fertig. Wer so im Leben steht, wie es bei Thoma der Fall war, entgegnete er, muss den Juden sehen oder er ist ein Ochse. Seine Anhänger haben die Wahl. Auch Hutten, überhaupt die Humanisten, waren Weltleute. Luther nicht. Luther sah den Juden lange im Spiegel der Gnade, das Volk Gottes, aus. Die Humanisten taten das ihre. Welche Niedertracht von den Mönchen, die heiligen Schriften Israels zu verlästern. Mit dem Ablasshandel wurde das Kraut fett, der Stein kam ins Rollen, sichtlich wider den Willen Luthers. Von vielen Freunden und Unbekannten, schreibt er selbst, wurde er in hartem Redestreit zur Tat gedrängt. Was sich da alles um ihn mausig gemacht haben mag, im Schatten der Juden. Auch hinter den römischen Unterhändlern reckte sich die dunkle Gestalt. Alle Versuche der Verständigung scheiterten. Der große Kladderadatsch war da. Ich sagte, und Deutschland bezahlte die Zeche. Der Protestant Goethe hat das gefühlt. Wegwerfend dichtet er, Franztum drängt in diesen verworrenen Tagen, wie ehemals Luthertum es getan, ruhige Bildung zurück. Auch das Volk der Reformation empfand bei aller Verehrung für den kühnen Bekämpfer des christlich aufgeputzten Judenschwindels, wohin die Reise ging. Unter den Humanisten wurde nicht bloß Reuchlin der Bestechung durch die Juden beschuldigt, und mit dem Ruf Huttens ging es unaufhaltsam bergab. Zuletzt gab ihm sogar noch der eigene Logenbruder Erasmus einen Fußtritt. Aber nicht, weil er durch den angerichteten Schaden die ruhige Bildung bedroht sah, sondern weil es unter denen, die in freier Luft zu mauern verstehen, nicht selten der Brauch ist, sich unter Gestank zu drücken, wenn's brenzlig wird. Goethes Wort vom Luthertum stimmt nicht ganz, grübelte er. Es hieße besser Luther-Ersatztum. Das Luthertum kam erst viel später zur Entwicklung, wenige Jahre vor dem Tod des kerndeutschen Mannes, als er den Juden erkannte. Statt die ruhige Bildung zurückzudrängen, hätte er ihr im Gegenteil die Bahn freigemacht. Inzwischen war aber das Luther-Ersatztum oben aufgekommen und ist dort bis zum heutigen Tag geblieben. An seinen Früchten sollt ihr es erkennen, Puritaner, Wiedertäufer, ernsthafte Bibelforscher sind noch die saftigsten. In jeder sitzt der jüdische Wurm. Nochmals, Luther-Ersatztum. Dass dessen eigene Heimat Sachsen sich heute so haltlos dem jüdischen Sowjetstern zuneigt, ist kein Zufall. Ich schlug ihm schnell das Werk »Im Morgenrot der Reformation« auf, ein Buch, das doch wohl den Zweck haben soll, den Protestantismus zu verherrlichen, und deutete auf die Schlusszeilen des Kapitels Dr. Martin Luther. Sie lauten: »Eine Zeit von beinahe 4 Jahrhunderten kann einfach nicht spurlos vorübergehen. Die Gegenwart kann nicht ohne weiteres bei Luther anknüpfen. Sie ist weltoffener, kulturfreudiger, universaler geworden.« Verächtlich schob er das kostbare Bilderbuch beiseite. »Nein«, sagte er, »diese Leute können weder ohne weiteres noch überhaupt bei Luther anknüpfen. Die Welt ist für sie so offen, so kulturfreudig, so universal geworden, dass ihnen sein einfältiges Deutschtum nur im Wege steht. Mit seinen Schriften gegen die Juden verdarb er ihnen gründlich den Magen. Als Aushängeschild geht er ja zur Not, aber sonst leb wohl Griseldis. Der Pastor Walfisch hat den Bruder Martin verschluckt und der Pastor Schwalb zwitschert den Segen dazu.«